letzte Nord. Am Rande des Reichs, die schwarzen leer, bedeckt mit Schnee und Eis. Über die Dächer weht ein eisiger Wind. Sag mir einer, wo all die Menschen sind. Sag mir einer, wo all die Menschen sind. Sag mir einer, wo all die Menschen sind. Sag mir noch spielten, ein Massengrab, kein einziges Gräuel.